Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Buch Jesaja, Kapitel 26, Vers 3. Die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Gott segne dieses Wort. Auf Gott fixiert. In diesem Bibeltext hier aus dem Alten Testament von dem Propheten Jesaja lernen wir, was es bedeutet, auf Gott fixiert zu sein. Und Jesaja schreibt hier, dass es eben Frieden gibt für Menschen, die eben auf Gott vertrauen, ja, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Gott segne dieses Wort. Und die Einladung ist hier für, also was hier passiert ist eben, das ist ein Loblied, ja, für den Herrn, dass Jesaja eben ein Lob oder unserem Herrgott ein Lob ausspricht. Ja? Also sein Herzen, sein Jesajas Herzen Gott zugewandt ist und er Gott lobt für all das, was er tut. Und vor allem, dass er uns daran erinnert, dass er mit uns ist und bei uns ist. Und allen Menschen, die auf ihn, deren Herzen auf Gott fixiert sind, dass er immer Frieden gibt. Ja, und darauf kommt es an. Und wir tun gut daran zu verstehen, dass wir unsere Gedanken, unser Herz, unsere Gedanken auf Gott fixieren. Und ihr könnt hierzu nochmal gehen im Neuen Testament, im 2. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 3 bis 6, 2. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 3 bis 6, und schaut mal, was da passiert, wie die Herzen und vor allem die Gedanken auf Gott fixiert sind. Und unser Herr Jesus hilft uns, unsere Herzen und unsere Gedanken, vor allem unsere Gedanken, auf ihn zu fixieren. Und wie gesagt, wir sind umgeben von vielerlei Geräuschen, Klängen, audiovisuelle Impulse, was man auch mal das nennen mag, ja, und Musik, Audio, Video, Musik und so weiter und so fort. Und oftmals ist es so, dass dann unsere Gedanken nicht auf Gott fixiert sind, ja. Und wir tun gut daran, dass wir uns das vor Augen halten und dass wir das wahrnehmen, dass das so ist. Und eben auch, dass wir unseren Jesus Christus darum bitten, dass er uns hilft, dass unsere Herzen auf ihn fixiert sind. Also unsere Herzen ist eine Herzensangelegenheit von unserem Herzen zu Jesus Christus Herzen. Und nur so und auf diesem Weg können wir in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus wachsen. Ja, also ohne all dieses Geräusche, Klänge, was nun blinkt und Geräusche macht und was auch immer. Und darauf kommt es an, eben auf Gott fixiert zu sein. Und ja, wie gesagt, das ist nicht Gottgegebene, aber das sind von Menschen gemachte Ideen, sagen oder haben irgendwie das Versprechen, das falsche Versprechen, dass man sie lehrt, also ausleeren, ja, dass man sie Gedanken ausleert. Aber das ist falsch, denn wenn wir unsere Gedanken ausleeren, dann sind wir offen, also ohne Jesus Christus, dann sind wir offen für den Teufel, den Satan, der kann dann in unsere Gedanken kommen, in unsere Herzen und kann machen, was er will. Ja? Also das führt leider nicht zu Gott, auch wenn manche Leute das sagen, dass es das so ist, aber das ist falsch, ja? Dass wir irgendwie was tun müssen und dann irgendwie, wenn wir sterben, dass wir dann ins Nichts verschwinden. Das ist falsch, denn die Bibel sagt uns, dass es eine Auferstehung gibt, sowohl für Menschen, die Christus zugewandt sind und also auch dann im Himmel sind, und Leute, die sich abwenden von Christus und die dann sich selber in die Hölle schicken. Und das ist wichtig zu verstehen. Ja, darauf kommt es an, dass wir eben unsere Gedanken auf Gott fixieren und vor allem unsere Herzen auf Gott fixiert lassen, mit Christus Hilfe durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Wort und für dein Versprechen und dass du uns hilfst, unsere Herzen, unsere Gedanken auf dich zu fixieren, tagtäglich immer aufs Neue, dass wir in Gottes Wort bleiben, in der Bibel und dass du uns hilfst, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen und dass du uns hilfst, in deinem Willen zu gehen tagtäglich und du uns hilfst mit Entscheidungen, die wir treffen müssen und in so viel anderes mehr und dass du bei uns bist, jetzt von jetzt bis in alle Ewigkeit. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.